heute mit dem Basil. Ja, hallo. Und heute mit Tobi. Hallo. Und mit Martin. Hallo. Ha. Wir sind wieder da, wie jede Woche, und erzählen euch Dinge. Ja. Ja. 185. Ja. Ist die Folgennummer. Das ist doch mal eine Zahl, um zu feiern. Ist es? Ja. Ich weiß nicht. 185. Also so 25 Modulo ist immer schön, ja. Also das sind Zahlen, die finde ich ästhetisch gut. Aber ist die überhaupt 25 Modulo? Nein, halt, es wäre 175. Ja. Stimmt. Aber es ist, glaube ich, 15 Modulo. 5 Modulo. Es hat, glaube ich, 15 das Teil. Ach, hat es? Nee. Moment. 185 Meter hat der Tower 185 in Frankfurt am Main. Ja, macht Sinn. Juhu, im Stadtteil Gallus. Ja. Und warum fandst du das jetzt lustig? Weil, okay. Jetzt hast du meinen zweiten Vornamen geoutet, den keiner wissen darf. Ist eigentlich total geheim. Du hast einen ganzen Stadtteil in Frankfurt. Kannst du mal sehen. Ja. Und jetzt ist ein Schweizer Skiurlaub nach mir benannt. Ab in der Zukunft dann immer dazu Gallus sagen. Ja. Und heute mit dem Tobias Gallus. Genau. Nee, jetzt schneiden wir alles raus. Ja, das, wir piepsen das. Was hat es mit diesem Wolkenkratzer so auf sich? Das fand ich übrigens total, was es mit dem auf sich hat. Der steht in Frankfurt. Cool. Und es gibt nur noch einen anderen, also der Main Tower, hätte ich fast gelesen, der Main Tower. Main Tower. Ist auch 185 Meter hoch. Mach Sachen. Ach, das ist nach den Metern benannt. Ja. Hier steht aber 200 Meter Höhe. Tja. Ja, inklusive Technikgeschosse. Ah, okay. Das heißt, Hausmeister ist nicht mitgezählt beim 185. Okay, alles zurück. Die sind beide 200 Meter hoch. Mhm. Und nicht 185. Aber er heißt 185. Tja. Vielleicht ist es die Adresse? Rätsel der Menschheit. Ja. Ja, hätte man recherchieren sollen. Geplant war es als 185 Meter hoch, aber... Also der Hauptmieter ist PricewaterhouseCoopers. Die machen ja so Controlling. Ja. Die sollten das mal untersuchen. Genau, die sollten das mal die eigentlich gescheit... Genau, Baustellencontrolling. Ja. Das ist der, nicht bloß Baustellen, auch Filmförderungscontrolling. Das ist die Korruption im Bauen. Da hast du dann plötzlich 15 Stockwerke, für die du gar nicht gezahlt hast. Genau. Das sind bestimmt so Spukstockwerke. Mhm. Ja. Wie kommt es von Spuk auf? Ja. Ich hoffe, der Spuk. Vielleicht, weil Netflix jetzt in Deutschland ist. Die Verbindung kriege ich jetzt nicht. Nein, ich habe bloß gerade überlegt, ob wir das schon erwähnt hatten. Hatten wir das schon erwähnt? Nee, nicht wirklich. Netflix ist in Deutschland. Ja, Netflix, voll das tolle neue Ding. Jetzt auch in Deutschland, ja. Und Whatever, ist das so eine deutsche Sache? Ja. Mhm, dann gibt es sie nicht mehr lang. Also eine Dachsache. Nochmal. Dach heißt übrigens Deutschland, Austria. Schweiz. Helvetica. Ja. Ja, man kann jetzt tatsächlich in Deutschland Netflix abonnieren mit einer deutschen Adresse und deutschem Geld, das man bezahlt. Das Problem ist allerdings, dass man dann auch deutsche Inhalte bekommt. Also man bekommt zwar auch viele englischsprachige Inhalte. Zum Beispiel die Eigenproduktion. Aber andere englische Inhalte als die man bekäme, wenn man denn nun einen DNS-Dienst wie Unblock Us benutzen würde und eine pseudo-amerikanische Adresse bei Netflix angegeben hat. Also nicht viel besser geworden. Kickstarter ist auch in Deutschland angekommen. Ach, das nicht? Nee, das habe ich ja nicht mal selbst mitbekommen. Nein. Warum schreibst du sowas nicht auf die Agenda? Weiß ich nicht. Das ist jetzt so hohles Wissen aus der Hand gepustet. Insofern. Mund geblasen. Wir werden das nochmal investigieren und dann nicht mehr drüber reden, weil wir es vergessen haben, nächste Folge. Sehr gut. Aber wir kümmern uns drum. Ja. Ansonsten können wir natürlich beim nächsten Thema weitermachen, nämlich warum produziert Futurama die iPhones, namentlich Bender, ach so, der erst mit seinem Antenna-Gate. Ja, genau. Also ich musste schon sehr an Bender denken, ja, der dann so iPhones zusammenschraubt und dann erst klaut er die Antennen raus und dann zwei Jahre später. Dann setzt er sich mit seinem Shiny Metal Ass auf die Telefone drauf. Ja, wir haben mal wieder so ein Pseudogate. Ja, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Die Folge hieß ja auch auf Brechen und Biegen tatsächlich. aber es gibt jetzt tatsächlich mehr Informationen als letzte Woche noch. Wir waren ja letzte Woche schon so ein bisschen eingestellt und es gibt jetzt die offizielle Aussage von Apple, dass sie irgendwie nur von 9 Fällen wissen würden, bei denen tatsächlich Kunden diese Verbiegung des iPhone 6 Plus reklamiert hätten. Ja. Jetzt überleg mal bei den Vorbestellungen, wie viel Prozent das sind. Ja, 9 von 10 Millionen verkauften iPhones. 9 von 10, das hört sich immer gut 90%. An. 90%. 9 von 10 Millionen. Ja. Es sind bestimmt mehr. Es sind bestimmt mehr. Immer mehr. Ja, ja. Aber gute Quote. Ja, also es ist jetzt wirklich kein, also ich glaube, die allerwenigsten tun ihr Telefon in die Gesäßtasche. Und wenn, dann hat man damit grundsätzlich ein Problem, egal welches Telefon man benutzt. Also da muss ich gleich zweimal widersprechen. Okay. Ich hatte meine alten iPhones immer in der Gesäßtasche. Das neue tue ich dann. Bist du denn auch drauf gesessen tatsächlich? Ja, ja. Krass. Weniger rein. Da verbiegt sich nichts und ich glaube auch das 6er sollte sich da nicht verbiegen. Also mir wurde ja gesagt, man sollte das iPhone 5S nicht in die Gesäßtasche tun im Apple Store. Im Apple Store tue ich die auch nicht in die Gesäßtasche, weil das wäre wahrscheinlich Diebstahl. Ja, nein, ich tat das ja auch nicht und ich tat das auch noch nie, aber mir wurde das belehrend mitgeteilt, bevor ich dann gesagt habe, ich weiß aber, dass ihr da in eurem Support-Dokument stehen habt, dass man das sich nicht. Das Ding verbiegt, wenn es ein Haares gibt am Volume-Button und das tausche ich bitte mal. Ja, okay. Schwierig. Also ich glaube fast, sie sollten mehr sich um Spritzwasserschutz kümmern als um Gesäßtaschenprobleme oder Verbiegungssachen. Also ich tue mein iPhone 5 in die Gesäßtasche, aber wenn ich mich draufsetze, dann ist es halt nur aus Versehen und dann sage ich auch und stehe schnell wieder auf, weil ich habe schon Angst, dass es kaputt geht. Ja, aber man setzt sich, also je nachdem, wie man setzt sich auch nicht auf Telefone. Ja. Ja. Es gibt aber bei Apple tatsächlich ein ganzes Gebäude, in dem sich die ganze Zeit nur auf Telefone gesetzt wird, zumindest von Maschinen. So, also das ist ja jetzt im Zuge dieser ganzen Diskussion dann auch nochmal groß Bericht erstattet worden. Da hat irgendwie Apple jetzt ein paar Journalisten, Tech-Journalisten eingeladen in dieses wir quälen die iPhones Gebäude. Dann gibt es irgendwie auch Videos, wo irgendwie so Maschinen auf iPhones sich setzen. Und so. Ja, ja. So wie man das aus der Sendung mit der Maus kennt. Ja. Hatte ich jetzt auch erwartet bei so einem Unternehmen. Schreckliche Videos. Und es gibt natürlich immer Ausschussgeräte, sonst würde der Dom ja keine eben Geräte kriegen können. So ist das. Schreckliche Videos. Schreckliche Videos. Gibt es nämlich dann am Rande dieser ganzen Aufregung, um verbogene Telefone noch zu berichten, dass auch Computerbild darunter leidet. Die hat nämlich ein schreckliches Video gemacht, nachdem man sich sofort dümmer fühlt, wenn man es anguckt. Also, die sind ja richtig investigativ tätig geworden und haben tatsächlich keine Kosten und Mühen gescheut, sich ein iPhone 6 Plus zu kaufen und es dann manuell verbogen. Ja, also das ist wirklich so ein Video, da denkt man sich, also das, wir haben das für euch geguckt, damit ihr das nicht gucken müsst. Und also da ist so dieser Mensch und sagt so, das geht ganz einfach zu verbiegen. So, und ich weiß nicht, es wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen albern. So, ja, wenn ich ein Gerät mutmaßlich verbiege, verbiegt es sich. That's not the point. So. Und ja, es gibt natürlich Geräte, die lassen sich schwieriger verbiegen, zum Beispiel so ein MacBook Pro. Ja, aber Löffel lassen sich oft ganz toll verbiegen. Ich meine, Uri Geller hatte ja auch so einen Randauftritt in dieser ganzen Bandgate-Sache. Aber das schauen wir mal aus, doch. Geil. To be perfectly fair, muss man schon sagen, es ist groß und es ist ziemlich dünn. Das heißt, es hat einen guten Hebel und es hat einfach durch seine Dünne nicht so viel Resistenz gegen das Gebiege, wie jetzt das iPhone 5 hat. Das iPhone 5 hat auch noch 90-Grad-Kanten, also das hat so diesen Metallrand, der das noch stabiler macht. Ja, und vor allem halt so auf zwei Seiten Glas, was das halt irgendwie noch schwieriger macht. Ja, das heißt, es ist. Also nee. Es ist sicher. Ich denke jetzt ans Vier, aber ja, aber ich meine, das hat ja hinten auch dieses. Ja. Jedenfalls ist es was relativ solides, Alu oder Metall oder so. Und also es ist schon fair zu sagen, dass das 6 Plus weniger aushält als das 5er. Ja, aber es ist ja die Frage, ist das relevant? Genau, und ich bin sowieso der Meinung, man tut Telefone nicht in seine Hosentaschen. Ja, gut, da bist du halt. Gut, also über diesen Fetisch haben wir das letztes Mal schon unterhalten. Aber es ist halt, mein Gott, das ist halt ein Hightech-Gerät, das einigermaßen empfindlich ist. Und wenn man das schlecht behandelt, dann kann es. Also viel gefährlicher ist der Einfluss des neuen iPhones auf die deutsche Sprache, dass, indem es plötzlich das Wort dünne salonfähig gemacht hat im Vergleich zu dicke. Hm. Und das habe ich jetzt schon oft gehört, ja. Okay, ich dachte, das wäre durchaus vorher schon gebräuchlich gewesen. Nein, um nochmal anzuknüpfen, es gibt jetzt auch tatsächlich wissenschaftliche Zahlen zu diesem Thema, weil also nicht nur ein Typ, der sich irgendwie hinstellt und sagt, das geht ganz einfach und dabei in Schweiß ausbricht, sondern die Consumer Reports, die ja auch dadurch bekannt sind, dass sie AntennaGate damals sehr stark kritisiert haben und irgendwie Zahlen dazu veröffentlicht haben, hat auch einen Artikel jetzt gemacht über, wie leicht lassen sich denn verschiedene Smartphones verbiegen. Und die kommen zum Schluss, dass es durchaus Smartphones gibt, die sich noch einfacher verbiegen lassen als ein iPhone 6. Und dass das iPhone 6 da durchaus auch im Mittelfeld der verbiegbaren Telefone sich platziert. Also es steht auf jeden Fall nicht alleine als das einzige einfach. Und einfach muss man hier unter großen Anführungszeichen sehen, weil sie reden, glaube ich, von 70 Newtonmetern oder irgendwas. Oder 70 Pfund, oder 90 Pfund, ich weiß gar nicht mehr. Egal. Insofern, ja, und je nach Konstruktion gibt es halt dann auch noch die Unterscheidung zwischen, wie viel Kraft muss ich aufwenden, damit sich das Gehäuse vom Glas separiert und wie viel Kraft muss ich aufwenden, dass es sich überhaupt verbiegt. Und bei manchen ist halt, sind die beiden Werte weiter aneinander, weil es halt eigentlich grundsätzlich schwieriger ist, aufgrund der geometrischen Konstruktion die Geräte zu verbiegen, ohne dass das Gehäuse ganz auseinanderbricht. Mhm. Aber so an sich wirken die Zahlen jetzt nicht so, als hätte das iPhone 6 da ein massives Designproblem. Ja. Ja. Was schon zu sehen ist, das Samsung Galaxy Note 3, das irgendwie in dem Test das meiste aushält, also das, da braucht man 150 Pfund, bis es anfängt sich zu verbiegen, 75 Kilo, ist halt dicker, das ist fast 9 mm dick. Und es hat eine gerundete Back-Gedöns, einen gerundeten Rücken, der halt einfach viel, der noch dazu viel stärker aus Plastik ist. Genau, der aus Plastik ist. Das heißt, das ist ein bisschen elastisch, das biegt sich nicht so leicht wie Alu, gibt der Biegung viel mehr Widerstand entgegen. Also so, ja, die Designentscheidungen vom iPhone 6 Plus machen es schon biegbarer als andere Telefone, aber so die Unterstellung, dass es irgendwie nicht alltagstauglich ist, ist halt das, was an dem Bandgate absurd ist. Ja. Um nochmal auf dieses schreckliche Video zurückzukommen, Computerbild. dieses Video hatte tatsächlich dann auch Effekte, nicht nur Klicks auf YouTube, sondern auch Apple hat sich dieses Video angesehen und hat daraufhin Computerbild gesagt, so, ja, ihr kriegt jetzt keine Testmuster mehr. Also keine Vorabgeräte. Ja. Oder, ja. Ja. Und darüber gab es natürlich dann auch gleich irgendwie Empörung seitens Computerbild, dass Apple seine Macht missbraucht und was nicht alles. Ich weiß nicht. Also ich hab bei Computerbild jetzt weniger Bedenken. Man kann diese Diskussion führen, ob sowas okay ist, aber gerade wenn man Gizmodo oder Computerbild nichts mehr gibt, da trifft es nicht die Falschen. Ja, ja. Die Sache bei Gizmodo war halt viel geradliniger. Also bei Gizmodo bin ich, da verstehe ich Apple vollkommen, wenn sie sagen, ihr kriegt nie wieder was von uns. Erklär mal kurz, was war denn da? Bei Gizmodo hat den Prototyp vom iPhone 5? 4? 4 oder 5? 4? Ich glaube 4. 4? Das erste ja, so rechnerisch. Ja, in die Hände bekommen, indem sie dem Typen, der das in der Kneipe gefunden hat, $5,000 gegeben haben. Ja. Ob der wirklich also das gefunden abgekauft hat oder ob er es Anführungszeichen gefunden hat, ist auch noch fraglich. So, aber ich glaube, die haben auch dann, als Apple das rausgekriegt hat, das erstmal nicht rausgeben wollen. Ich glaube, es lief dann tatsächlich auch im Prozess wegen Hehlerei. Ah. Ja, es war jedenfalls Diebesgut gekauft, um an den Scoop zu kommen, was jetzt nicht in dem Sektor eine nicht okaye Aktion ist. Tja. Ja, deswegen ist Gizmodo rausgeflogen. Die Computerbild biegt auf Telefonen. Der Fairness muss man sagen, dass es sie verbogen haben, haben sie auch selber gekauft sogar. Und stellt das ins Internet. Ich finde die Entscheidung grenzwertig zu sagen, okay, dann kriegt ihr nichts mehr von uns. Es ist halt im Ermessen von Apple, die da ihre Marktmacht einsetzen? Und ja, wie du sagst, die Diskussion kann man führen, wie ethisch das ist, ja, sich da so zu gebärden. Aber das ist halt erstens gang und gäbe und zweitens, ja, so ein Computerbild, die kann das verschmerzen, wenn sie keine Apple-Muster mehr kostenlos kriegt. Und wir können das verschmerzen, wenn ein Computerbild. Lassen wir das. Genug gebasht. Ja. Lasst uns diese Diskussion an einem anderen Beispiel irgendwann anders führen. Apple hat aber nicht nur zu Unrecht Kritik bekommen in der letzten Woche und in den letzten Wochen. Aber gerade in der letzten Woche hat man sich dann doch mal wieder einen ordentlichen Bock geleistet. Wir erinnern uns an iOS 8.1. Nein. Ja, ich erinnere mich nicht. Wir erinnern uns eben nicht, es weil kein iOS 8. Es war das gab für, es nie. Für volle 1,5 Stunden, glaube ich, online. So kurz nur. Ich gefühlt war es ein halber Tag bei mir. Aber gefühlt war es ein halber Tag, vor allem weil auf Twitter halt dann Aufregung irgendwie im Sekundentakt die Meldung wiederholt und retweetet wurde. Hey, nicht updaten, nicht updaten, alles geht kaputt. Und das stimmte tatsächlich auch, weil dieses Update im Wesentlichen dazu führte, dass weder Handyempfang, also sowohl Daten als auch Telefon, noch iTouch. iTouch? Heißt es iTouch? Nein, Touch ID funktionierte. Und das hier ist ja dann doch relativ nicht so gut. Also gerade Ersteres. Ja. Ja. Also mit dem Telefon nicht mehr telefonieren. Wie schnell waren Sie denn jetzt mit dem nachgeschobenen Update? Das nachgeschobene Update kam dann, glaube ich, 2 Tage später. Also ich glaube, es kam Mittwoch. Also Montag und Mittwoch war das, glaube ich, oder? Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Aber so gefühlt ist das so die Timeline. Ja. 2-3 Tage danach war dann das 8.02 da. Ja, ich bin über die Wochentage bin ich mir nicht mehr im Klaren. Aber es ging dann relativ schnell. Aber es war natürlich schon viel in den Brunnen gefallen zu dem Zeitpunkt. Und sie mussten dann tatsächlich einen Tech-Artikel veröffentlichen. Wie komme ich denn zurück auf 8.0 von 8.01 und so. Und ja, also es ist schon massiv peinlich. Ja, also generell habe ich so das Gefühl, sie haben sich viel vorgenommen und das ist einfach vielleicht zu viel für die kurze Zeit. Ich denke auch, dass Apple gerade mal wieder an Belastungsgrenzen operiert. Ja. Dann kommt noch die Watch und so, also ja. Das ist alles viel. Zu dem ganzen Themenkomplex dann noch kurz angemerkt, dass es Newsseiten gibt, die Gerüchte halber veröffentlicht haben, wer denn nun schuld sei an diesem Fehler. Okay. Und dann irgendwie gesagt haben, ja, dieser Mittelmanagement QA-Engineer ist verantwortlich. Und das ist ja auch geil. Sowas, wo du dir denkst, ja, dankeschön. Also das ist Technolismus, den niemand braucht. Aber echt. So, da irgendwie jemanden öffentlich hinzuhängen, weil er irgendwie Mist gebaut hat im Job. Vor allem, wenn man sich halt überlegt, was im Internet so passiert und was das so für Auswirkungen haben kann. Dann, okay. Also, sowas braucht man nicht. Nee. Punkt. Also das, wie kommt man auf diese bekloppte Idee? Das ist das Entitlement. Das ist so, halt auch dieses Geld und Tech-Scoop-Ding. So. Ja. Nun ja, nun denn. Beim nächsten Thema sei vorweg eine Content-Warning ausgesprochen, dass es unter anderem um sexuelle Gewalt geht oder sexualisierte Gewalt. Dementsprechend sollte jemand, der sich von diesem Thema getriggert fühlt oder weiß, dass er davon getriggert wird, dieses Thema überspringen. Wir haben Kapitelmarken und es gibt auf der Webseite auch die Zeitmarke, zu der man springen kann. Tobi. Es ist jetzt in UK, in England, ein Urteil ergangen. Ich glaube, es ist rechtskräftig geworden. Jedenfalls ist jemand zu 18 Monaten Knast verurteilt worden, weil er im Internet 2 Frauen aufs Übelste bedroht und beleidigt hat, mit ihnen Mord und Vergewaltigung und alles Mögliche angedroht hat. Um das kurz zu umreißen, worum es gegangen ist, es ging um die 10-Pfund-Note in England im Juli, glaube ich. Vielleicht auch Mai. Die sollte ein neues. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Also, die also es geht um einen Fundnote zierte bis vor kurzem meine Frau. Ja. Das hat sich jetzt geändert. Da ist jetzt ein Mann drauf und als Reaktion darauf gab es eine Initiative, wieder eine Banknote mit einem weiblichen Konterfei. Genau, nämlich die 10-Pfund-Note. Und das ging, glaube ich, um Jane Austen, oder? Genau, Jane Austen sollte da drauf sein sollte. Und Carolyn Criado-Perez hat das angeregt. Das ist eine, hier im Artikel wird sie eine feministische Aktivistin genannt. Und eine Politikerin, Member of Parliament, Stella Creasy, die die Idee befürwortet hat und sie dabei unterstützt hat, bei dem Versuch, die Jane Austen auf die 10-Pfund-Note zu kriegen. Genau. Und das hat halt so viel Wirbel und Hass auf Twitter ausgelöst, dass es sogar kurz in den Nachrichten war, also auch bei uns. Mhm. Und das Ende vom Lied ist dann tatsächlich, dass dieses Mal jemand dafür in den Knast muss, dass er online so Hate Speech, Drohungen und Belästigungen verübt hat. Was ich im Endeffekt einen ganz guten Ausgang finde. Das ist auch der Grund, warum ich das mal anmerken wollte. Mhm. Also geht mir ganz genauso. Ich finde das durchaus ein sehr positives Zeichen, dass tatsächlich jemand mal für sowas belangt wird. Es ist mir bisher nur aus England bekannt, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, ob die Gesetzeslage es nur in England hergibt. Aber wenn jemand wirklich jemanden direkt mit Vergewaltigung bedroht und irgendwie Details irgendwie auch, also sich wirklich so böse ist, dann ist das egal, ob das irgendwie im normalen Leben, Anführungszeichen, oder online passiert. Mhm. Ich finde das gut, dass er dafür belangt wird. Weil man hat immer den Eindruck, wenn solche Sachen passieren, auch jetzt zum Beispiel bei Gamergate, dass das halt irgendwie gesellschaftlich akzeptiert ist, dass sowas online passiert. Und da ist es auf jeden Fall ein guter Kontrapunkt, dass mal tatsächlich jemand dafür ins Gefängnis geht. Ja, ich glaube nicht bloß akzeptiert, sondern auch so, es ist so, es kann ja gar nicht anders sein. Ja. Und auch ein bisschen so diese Haltung, das kann ja jedem mal rausrutschen und dann komme ich ins Gefängnis dafür. Ja. Und da frage ich mich dann schon, warum sollte einem das rausrutschen? Ja, irgendwo hört sich der Spaß auf. Die Carolyn Criado-Perez hat auch einen Blogartikel geschrieben, in dem sie aufzählt, was der alles so angestellt hat. Hm. Und der hat nicht nur Vergewaltigungsdrohungen auf Twitter geschrieben und sich mehrere neue Accounts gemacht, weil die ihm gesperrt wurden wegen den Drohungen. Der hat sie auch ganz gewaltig gestalkt. Also er hat rausgefunden, wo sie gearbeitet hat, wo sie wohnt, wo ihre Familie wohnt. Das veröffentlicht, also das sind einfach Dinge, die sind... Ja, der Fachbegriff dazu ist ja heute mittlerweile Doxing. Mhm. Was von diesem unsäglichen Imageboard-Zeugs kommt. Da ist es gut, dass dieser Themenkomplex tatsächlich mal juristisch behandelt wird. Und so soweit ich das sehe, ist es das erste Mal, dass tatsächlich jemand dafür ernsthaft verurteilt wird. Gerade in dem vor dem Hintergrund, dass gerade Zoe Quinn und Anita Sarkeesian zum einen Leute angezeigt haben oder beim FBI mit dem FBI zusammenarbeiten. Und Anita Sarkeesian halt twittert, ich bin zur Polizei gegangen mit den Drohungen, die gegen mich geschrieben werden. Und die haben damit gar nichts anfangen können, haben mich gefragt, ja, wenn du so viel Ärger kriegst, warum machst du dann diese Videos? Ja. Und das ist immer noch die Standardreaktion und das kann ich auch nicht verstehen. Das ist auch, also ich war letzte Woche auf der Buchvorstellung von Mary Sharpes neuem Buch An jedem einzelnen Tag, wo es um Stalking geht und einen Stalker, der eben nachstellt und sie halt massiv in ihrem Alltag einschränkt und belästigt. Und da ist eben die Erfahrung auch, dass die Gesetzeslage in Deutschland sogar so ist, dass wenn dein Leben nicht komplett ruiniert wird durch dieses Stalking, du überhaupt nichts in der Hand hast dagegen. Also du musst umziehen und du musst nachweisen können, dass du umgezogen bist, weil es nicht anders ging, wegen Stalking. Und du musst soweit irgendwie seelisch und psychisch fertig, physisch fertig sein, dass du das belegen kannst, dass dieses Stalking dich ruiniert hat. Und dann ist es tatsächlich dann was, womit man überhaupt erst vor Gericht kommt. Und dann ist noch die Frage, wird er dann verurteilt? Und wenn, dann ist das Strafmaß irgendwie auch ähnlich wie jetzt hier in dem Fall. Also ich habe das Buch gelesen letzte Woche. Und es ist schon erstaunlich, wie viel sie an Beweisen zusammengetragen hat, die einfach alle unwichtig sind. Mhm. Und sie war eigentlich immer froh, wenn sie zur Polizei gegangen ist und ihr nicht gerade geraten wurde, dann zieh dich doch zurück. Mhm. Und das verstehe ich halt nicht. Also warum... Ja. Warum, also warum wird dem Opfer dann immer gesagt, ja, dann verhalte dich doch nie so. Mhm. Das kann ich nicht verstehen. Und jetzt habe ich den Faden verloren gerade. Irgendwas wollte ich da noch sagen. Also es hat einfach, also ich meine, so diese, also ganz abgesehen davon, dass es sich im Fall von Deutschland und Stalking gar nicht auf online beschränkt, aber dass dieses, dann machen sie halt nichts im Internet und seien sie halt nicht auf Facebook, irgendwie immer so als Ratschlag gegeben wird, das ist halt total weltfremd und ja, also ich verdiene mein Geld im Internet und viele verdienen ihr Geld im Internet und zu sagen so, ja, dann gehen sie halt nicht mehr vor die Tür, ist halt kein Ratschlag, das ist einfach nur dumm. Ja, aber so diesen Twist, den hatte ich auch ein bisschen so gefühlt im Netz gespürt, als dann diese ganze NSA-Sache hochkochte. Mhm. Naja, wenn du nicht verschlüsselst, dann brauchst du ja auch... Ja. Dann bist du ja selber schuld. Das ist überhaupt immer so, gerade wenn es um Security geht, auch immer so der erste Impuls. Ja, selber schuld. Ja. So, bist du auf Facebook? Hast du irgendwie Nacktbilder von dir gemacht? Ja, so, ja ist das irgendwie iCloud-Leak mit den Nacktbildern, da ging es ja auch erstmal auf die Opfer, die da hätten mehr aufpassen müssen. Oder Social-Media-Berater anheuern, die sich drum kümmern, dass die Nacktbilder auch ordentlich gelöscht werden. Was? Ja, also dieser ganze Themenkomplex, der macht mich immer so wütend. Mhm. Ja, so, und gerade so die Leute, die das Netz verstehen, sollten sich wirklich mal mehr drauf konzentrieren, irgendwie zu überlegen, was man denn machen kann, um Opfern, oder Opfer ist immer so ein dummes Wort, weil das nimmt den Betroffenen immer so die Handlungsfähigkeit oder ordnet sie ein. Aber um Betroffenen tatsächlich zu helfen und nicht um ihnen einfach irgendwie vorzuwerfen, was sie da überhaupt tun und sie seien doch selber schuld. Mhm. Also da wird so viel Energie drauf verschwendet, Lösungen sich auszudenken, die niemandem helfen. Also wäre wirklich mal gut, wenn wir irgendwie akzeptieren könnten, dass das Internet so ist, wie es ist und gemeinsam daran arbeiten können, dass es besser wird. Mhm. So. Und es ist auch ein schmaler Grat zwischen Ratschlägen, wie man sich schützen kann und dann den Betroffenen die Schuld zu geben, dass sie diese Ratschläge, warum sie die nicht befolgt haben. Weil bis was passiert, kann man gern diese Ratschläge geben. Aber wenn was passiert ist, dann ist einfach der falsche Zeitpunkt, um zu fragen, ja, hast du die Fotos auch alle dreimal gelöscht? Und das ist halt, da macht man sich's dann viel zu leicht. Ja. Und verwendet Zeit auf eine Diskussion, die dann total unnötig ist und führt die nicht, die halt unangenehmer wären. Ja, also es ist halt auch einfach so ein Versagen, sich irgendwie tatsächlich in Anführungszeichen normale Menschen hineinzuversetzen. So, mhm. Die halt nicht den ganzen Tag Zeit haben, sich jetzt zu überlegen, welche Version von Linux sie installieren und welchen neuen Rechner sie kaufen. Und die halt irgendwie gerade mal genug Geld haben, um ihre Kiste irgendwie am Laufen zu halten. Und schon damit überfordert sind, irgendwie zu entscheiden, welchen Virenscanner sie installieren und ob sie einen installieren. Und darauf hoffen, dass das Zeug halt einfach funktioniert. So. Und das tut's halt nicht. Und dann den Leuten irgendwie den Vorwurf zu machen, dass sie es nicht verstanden haben, ist halt genau am falschen Ende angefangen. Nun ja, ernstes Thema bei den Fanboys. Kommen wir gleich zum Thema Bilder von sich machen und was Leichterem. Du hast ein Selfie-Quadrocopter rausgesucht. Finde ich ein interessantes Konzept. Ich habe das gesehen. Also das erste Mal habe ich mir den Retweet von William Gibson gesehen und habe gedacht, was ist denn das für ein Schmarrn? Und dann habe ich dieses Ding gesehen und habe mich sofort so rein verliebt, wie schon lange nicht mehr in Technik, die es nicht gibt. So, ja. Das ist so meine absolute favorite Vaporware im Moment. Das Prinzip ist, du trägst dieses Ding wie ein Armband, wie eine Armbanduhr, und du kannst es auffalten und dann in die Luft schmeißen. Das ist ein Quadcopter, ein winzig kleiner, der fliegt dann von dir weg, dreht sich um und filmt dich mit einer Kamera. Und das Werbevideo von denen auf der Webseite zeigt halt so eine Kletterin, jedenfalls eine Frau, die am Klettern ist, die halt so hinter sich in die Leere quasi diesen Quadcopter schmeißt, und der filmt sie dann beim Klettern, und ein Mountainbiker, dem das Ding dann hinterher fliegt, und klar, es ist alles Zukunftsvision, aber die Idee des Konzepts ist tatsächlich, dass du das irgendwie so als Armband oder was auch immer tragen kannst und dann irgendwie nach Bedarf dein Armband wegwirfst und dann fliegst halt da und macht Fotos von dir. Ja. Genau. Ja. Gibt es da irgendwie so ein... wollen die das auch wirklich bauen, oder ist das einfach nur so ein denkt dir tolle Sachen aus und wir machen ein Video drüber Contest, oder? Das ist im Moment wohl ein Entry in einem Contest, den Intel macht, weil der Chip, den das Ding steuert, ist von Intel, und das ist so ein Wettbewerb über Wearable Technology Ideen. Okay. Und das ist ein Finalist. Also ist, glaube ich, in diesem zu wesentlichen Teilen schon eher Hirngespinst gerade als Prototyp, oder? Ich fürchte ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall so ein diese Dinge, die um dich rumfliegen, ist ja so ein bisschen Cyberpunk-Zukunftsmusik, die sich da so zumindest etwas mehr materialisiert. Ja, also das Video ist lustig. Absurd. Absurd, absurd. Schön, schön. Gucken und staunen. Apropos gucken. Ja. Konsum. Wir sind im Konsum. Ja. Was guckt ihr denn so? Der Michael guckt immer irgendwelche Videos von seltsamen Indie-Entwicklern. Ja, in der ununterbrochenen langjährigen Reihe Videos von und mit Jonathan Blow. Hast du das letzte von? Ah, nee, lass uns darüber später reden. Da schaue ich gerade. Ah, okay. Also, so ein bisschen trocken. Naja, geil. Über Programming lernen. Ja. Nun ja, genau. Aber du hast was anderes. Genau, ist mir mal wieder in die Timeline gespült worden, und zwar von der Indiecade 2013. Ah. Ein Panel, nicht nur mit Jonathan Blow, sondern auch Drucken und Mark Tenbosch. Drucken ist Starseed Pilgrim. Genau. Der Entwickler von Starseed Pilgrim. Und Mark Tenbosch ist der von Dingsbumskure. Wie heißt das? Megakure. Es ist entweder Miega-Kure oder Miega-Kure. Aber ich glaube, es ist Miega-Kure ist es, glaube ich. Egal. Genau, das weiß ich nicht. Das ist dieses lustige Puzzlespiel mit Zen-Gärten. Mit vier Dimensionen. Ja. Genau, und die unterhalten sich über Puzzles und wie man Puzzles macht. Mhm. Ich finde es ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, Jonathan Blow macht aus dieser ganzen Puzzle-Theorie, die er da hat, selber ein Puzzle. Man muss sich nämlich die einzelnen Teile zusammensuchen, weil er in jedem Talk mal wieder irgendein Stichwort droppt. Und so insgesamt ergibt es jetzt alles ein sehr klares Bild. Aber die einzelnen Talks dann nicht ganz so. Ich fand ihn ganz spannend und habe ihn sehr gerne gehört. Okay. Genau. Und Starseed Pilgrim habe ich mir auch nochmal angeguckt letzte Woche. Großartiges Spiel, wenn man sich Zeit nimmt, sich darin zu versinken und die Regeln rauszufinden selber. Ich bin irgendwann frustriert aufgegeben, weil ich irgendwie nicht mehr den Nerv hatte. Also ich glaube, es ist auch großartig, wenn man die Regeln erklärt bekommt. Aber das Beste ist wahrscheinlich, du setzt dich mal mit jemandem hin und spielst es, der es kennt. Dann kannst du ein bisschen mit dem labern und es gibt dann kleine Tipps, wenn du irgendwo nicht drauf kommst. Was mir da sehr gut gefällt, sind so diese, dass du mehrmals im Spiel kippt das Spiel und du siehst die Welt nochmal aus einer anderen Perspektive. Mhm. Ganz wörtlich. Und das ist toll. Man hat mir mal gesagt, Panels are the best way to make three interesting people boring. Ist das hier auch ein Problem oder funktioniert's? Nee, das ist weniger ein Panel als ein Gespräch von drei Menschen. Das ist also eher ein Podcast. So. Ja, eher ein Podcast. Also Jonathan Blow moderiert zwar, aber nicht so krass. Also ja, Panels sind schlimm. Vor allem, wenn es einen Moderator gibt, sind die meisten schlimm. Ja. Gut, dann legen wir euch das nahe. Und, hat viel Spaß gemacht. Also dieses Neueste von Jonathan Blow, weil wir gerade irgendwie so konspirativ drüber gesprochen haben, das fand ich zu trocken. Also da spricht er ja darüber, was er jetzt gerne für eine Programmiersprache hätte, wenn er seine Spiele darin schreiben könnte. Ja. Und also das ist halt eine sehr C++-zentrische Sicht auf die Dinge, aus meinem Gefühl. Ja. Und ich kann ihm jetzt da, also more power to him, und wenn er das machen will, gut. Aber es wäre jetzt nicht die Art von Programmieren, die ich machen wollen würde. Also ich bin erst halb durch mit dem ersten. Er hat zwei Vorträge da gemacht. Ich habe mich auch gefragt, was das Setting war. Das sah so aus wie zu Hause mit der Videokamera. Ja, er hat ja gesagt, er macht jetzt keine Talks mehr, sondern er spricht nur noch ins Internet oder so. Oh, wird das so. Konzept fand ich ganz lustig. Wird jetzt ein bisschen schrullig. War ein bisschen viel Hall, aber ansonsten fand ich das ganz süß. Vor allem, als er an die eine Stelle gekommen ist, wo er ein Diagramm hatte und dann plötzlich merkte, okay, die Y-Achse ist falsch benannt, und dann in seine Präsentation gegangen ist und die Y-Achse umbenannt. Verstehe. Das fand ich sehr sympathisch. Interessant, so diese Sicht aus dem C++ raus, dann auch bloß ein gewisses Sichtfeld zu haben. Es ist halt witzig, weil er nicht bloß Spielemacher ist, sondern weil er halt doch einen anderen Hintergrund hat, auch als Programmierer, und hat so sehr, sehr total Performance verliert in bestimmten Sachen, ja. Sehr performance-konzentrierter Programmierer, also da wirklich irgendwie. Aber da muss ich auch sagen, da brauchst du eigentlich schon so viel Kohle wie Jonathan Blauer, dass du dich um solche Aspekte überhaupt noch kümmerst heutzutage. Da so viel Performance rauszuholen, weil das kann man sich sonst gar nicht leisten. Allein ein Unity-Spiel kostet schon echt viel zu machen, und da kannst du halt nicht viel an der Performance dann rumschrauben. Ja. Und Performance-Optimierung ist auch nicht umsonst. Ja. Und da passieren dann auch halt manchmal Zeichen und Wunder, dass du so lange an deinem Projekt arbeitest und Performance optimierst, und dann kommt die nächste iPhone-Generation raus und du merkst, oh, das läuft ja auch so flüssig. Ja, aber wie gesagt, den Talk, den wir verlinken, den können wir empfehlen. Ich wollte was erzählen zu meinem Wochenende. Und zwar ist das mal wieder so ein komplett out of field, was ganz anderes. Ich war nämlich Sonntag in Billy Elliot Live. Und das war eine Kinoübertragung eines Musicals. Ach so, Kino, ja. Ich dachte, da wird der Kinofilm übertragen. Nee. Also es war in einem Kino, aber es wurde das Musical quasi gestreamt vom Londoner West End. Moment. Also du hast einen Film, dann wird da ein Musical draus gemacht, und dann kommt wird er wieder das ins Kino. Musical in ein Kino gestreamt. Ja, was ist denn Billy Elliot? Billy Elliot war ursprünglich ein Film über einen Jungen in einer nordenglischen, ich weiß, vielleicht ist es sogar Schottland, ich glaube, es ist Nordengland, Minor Town, also so irgendwie Bergleute-Siedlung, die Mitte der 80er Jahre so ein bisschen strukturelle Probleme hat. Das nur als Setting. Er ist aber jemand, der entgegen den Wünschen seines Vaters nicht zum Boxunterricht geht, sondern zum Ballettunterricht. Und das ist halt so die Geschichte dieses Jungen, wie er halt irgendwie versucht, Ballett zu lernen und da seine Leidenschaft findet und dann später sich auch beim Royal Ballet bewirbt und so. Das ist so die grobe Story, ohne viel zu spoilern. Und aus diesem Film wurde eben von Elton John das Musical gemacht dazu. Und das läuft seit, weiß nicht, 20 Jahren? Nee, so lange ist es. Ist es schon so lange? Ich weiß gar nicht. Es läuft seit einer runden Zahl von Jahren im Londoner West End. Und das war jetzt eben so eine Jubiläumsfeier, Hurra-Hurra-Vorstellung, die eben auch in Kinos übertragen wurde. Und die, und hier wird es dann auch konsumrelevant, Ende November auch als DVD und Blu-ray erhältlich ist. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Aha. Also wenn man, auf der DVD ist nicht das Kino abgefilmt. Nee. Okay. Da ist das Musical abgefilmt. Also das, was du auf der Leinwand gesehen hast, ist dann auf DVD. Genau. Und mehr wahrscheinlich, weil Bonus-Features und so. Ah. Ja, aber ich kann dieses Musical, egal ob jetzt im Kino, auf DVD oder vor Ort, wirklich nur empfehlen, weil das fast noch mehr als der Film total nahe geht und unglaublich viele gute Lieder hat, großartig inszeniert ist. Also es gibt da wirklich Szenen, wo du dir denkst, oh, das ist jetzt schon fast surreal inszeniert. Und das funktioniert aber voll. Also ich kann das wirklich nur sehr empfehlen und ich glaube, ich kann gar nicht vermitteln, wie toll ich das finde. Deswegen, falls ihr irgendwas für Musicals übrig habt, und ich weiß, es ist in Deutschland immer ein Problem, weil irgendwie alle Musicals hassen, oder zumindest nicht ernst nehmen, aber guckt euch das an. Das ist toll. Cool. Ja. Und dann hat der Martin noch was auf der Liste. Nämlich hat sich schon wieder mal einen Cliff gekauft. Ja. Weil neues iPhone, neues Glück und so. Und mittlerweile sieht ein Cliff so aus. Und das ist nämlich das beste Radio, wenn ich jetzt irgendwie Dinge hochhalte und nicht filme. Halt's mal ins Mikrofon. Ich halte es mal ins Mikrofon. Ja, nee. Der Cliff sieht jetzt mittlerweile aus wie so eine Stange mit zwei Haken. Es sieht viel, viel solider aus als der erste Cliff. Ja. Der erste Cliff war ja so ein, wie so ein, das iPhone 5 Bumper, was sie dann wegen Antennagate hergeschenkt haben, abgeschnitten. Genau, das war so eine Schiene, wo du es reingesteckt hast. Mittlerweile ist es halt wirklich zwei Haken, zwischen die du das Telefon waagrecht klemmst. Also du schiebst dein Telefon hier also einfach so dazwischen sozusagen. Ist andersrum das, natürlich. Ist das auch teleskopisch? Ja. Kann man das größer und kleiner machen? Das kann man größer und kleiner machen mit einem Hex-Tool. Imbusschlüssel. Imbusschlüssel, genau. Und du kannst es quasi auf die Breite deines Telefons einstellen, was halt der wesentliche Vorteil ist, weil du kannst es jetzt für alles verwenden. Für iPhone 4 und iPhone 5 und iPhone 6 und sogar fürs Plus. Funktioniert. Ist toll. Passt an den Schlüsselbund. Nice. Und man hat so immer dieses, ich habe mein Stativ dabei Ding, was ich durchaus in der Vergangenheit schon ein paar Mal gebraucht habe mit meinem anderen Glyph. Und ja, das ist irgendwie, gefällt mir. Mhm. Das ist jetzt irgendwie, kostet glaube ich $30, also ist schon eher pricey so als Ding. Aber wenn man das Geld übrig hat und irgendwie öfter mal das Bedürfnis hat, stabile Fotos oder wahrscheinlich eher Filme zu machen, so mal kurz irgendwie unterwegs sein und einen Talk aufnehmen mit dem iPhone oder so, dann kann ich das wirklich sehr empfehlen. Und es macht einen runden, soliden Eindruck, funktioniert gut. Und die Leute von Studio Neat sind sowieso toll. Ah, vielleicht nochmal, oder wolltest du zum Cliff noch was sagen? Ja, dann mach das mal. Hat es noch dieses Ding, dass man das iPhone einspannen und dann das Cliff als Ständer benutzen kann? Ja, also du kannst, und zwar ist es so gedacht, dass du, der Fachbegriff ist Kickstand, so wie beim Fahrrad, und eigentlich passt das hier so oben rein, also zwischen diesen ersten Absatz und das Ding. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ob es auch mit dem Plus tatsächlich funktioniert. Also ob man den hier noch so weit raus und den hier so weit rein, dass es funktioniert. Aha. Aber ich denke, das funktioniert. Also du kannst so dieses schräg einklemmen und dann hast du es im 45-Grad-Winkel auf dem Tisch. Kannst du damit auch noch machen. Ja. Und jetzt, ich meine, jetzt, wo es iPhone E optische Bildstabilisierung hat, ist wahrscheinlich nicht mehr so nötig, das Ding auf so der Steadicam zu schrauben. Nee, aber das ist bestimmt auf einer Steadicam schraubt eh nie. Also kann man auch bestimmt machen. Aber gerade fürs Filmen von statischen Sachen, also wenn du jetzt mal einen Talk irgendwie aufzeichnen willst von jemandem oder so, ähnliches Setting zumindest, dann ist es durchaus eine angenehme Sache. Oder gerade auch Zeitraffer. Ja, gerade wo das iPhone jetzt nicht mehr von selbst steht. Weil das 5er konntest du ja immer noch auf die Seite stellen. Exakt. Aber so Zeitraffer zum Beispiel jetzt in iOS 8 neu, macht man natürlich auch am besten mit Stativ. Cool. Ja. Ja, ansonsten wollte ich noch kurz den Nachtrag geben zum iPhone 6 Plus. Noch ein bisschen Zeitverwendung. Also ist jetzt verbogen, nein. Die Kamera ist wirklich großartig, finde ich. Ich finde die Bildstabilisierung großartig. Ich mache jetzt viel mehr Filme, weil oder viel mehr Bilder, weil es einfach Spaß macht. Ja. Weil es so toll aussieht. Filme kann man überhaupt erst machen. Also die alte Stabilisierung war für mich keine, falls es die gab. Mhm. Ich habe mich jetzt echt dran gewöhnt mittlerweile. Also falls ihr nochmal überlegt, vielleicht solltet ihr, also gestern lag das auf dem Tisch rum und daneben lag das Fünfer und dann dachte ich mir, boah, ich kann jetzt hier alles lesen, obwohl es da bloß rumliegt, das ist schon irgendwie nett. Ich meine, man wird ja auch älter und sieht nicht mehr so gut. Da lohnt sich das vielleicht, so als Investition in die Zukunft. Tja. Jo. Tja, ja, ja. Ansonsten, die Vorbestellzeiten sind ja immer noch... Für iPhones, ja, ja. Es dauert immer noch, bis das ausgeliefert wird. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen wehgetan mit den vielen mutwillig verbogenen Geräten. Ja. Wo andere Leute da hätten warten arme, auf ihr iPhone. Ja. Arme Kunden warten und die Bild verbiegt. Computerbild, die biegt auf iPhones rum. Ja. Wir prangern das an. Das tun wir. Wir prangern allerdings auch an, dass wir diese Woche damit schon am Ende sind, dieses Podcasts. Weil die Agenda ist leer. Ja. Wir haben also diesmal wieder eine MC-Folge. Normalerweise zählen wir immer auf die CD-Folge. Aber, und für alle Kinder, denen das jetzt gar nichts sagt, ist einfach nur angemerkt, das eine ist 45 Minuten, das andere ist 74 Minuten. Das war, als man Musik noch nicht runtergeladen hat. Damals. Das ist wie so eine kurze Videokassette. Ja. Videokassette? Es gab 30 Minuten Videokassetten. Ja. So, Kauf Videokassetten. Aber Videokassetten gab es keine endlos, oder? So wie bei Audiokassetten. Nee, ist auch ein bisschen sinnlos. Nee, für nicht Kunst für Videoinstallationen. Halt. Ja, sinnlos, ja. Wie gesagt. Ja. Okay, mit dieser aufgeregt brandheißen Diskussion um ist Kunst sinnlos, verabschieden wir uns bis nächste Woche und wünschen euch eine angenehme Restwoche. Tschüss. Die diesmal besonders lang ist. Tschüss. Yes, my iPhone just borked with 8.0.1. And yes, it says no service. And yes, Touch ID is gone. And yes, I really do hope that this isn't permanent. I love my iPhone 6 Plus, I do, even if it might get bent. But I just wanna take a sec, and I just wanna say to the folks that pushed this update out today, you're having a really bad day, maybe the worst day of your life. Millions of people were counting on you, and something didn't go right. But listen to me, you've got to know, we learn from our mistakes. Mistakes are how we grow. So